DIY or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo, hallo. Hallo, willkommen zur Weihnachtsausgabe von DIY or Die. Gerade habt ihr als Intro meine wahrscheinlich meistgehörteste Platte des Jahres gehört. Und zwar war das Black Randy and the Metro Squad mit dem Song Idi Amin von der Platte Past the Dust, I Think I'm Bowie. Die wurde dieses Jahr wieder veröffentlicht auf Frontier Records und ja, ich dachte mir als Intro, wenn wir schon kein Jahresbest-of wie angekündigt machen, mache ich dann eben meine beste Platte, meine Lieblingsplatte des Jahres als Intro. Und heute haben wir alten Kram dabei, aber auch Neuvorstellungen und die Jessie wird anfangen mit neuem Kram. Und zwar habe ich fünf Sachen mit dabei und ungeplant sind vier davon auf einem und demselben Label rausgekommen, nämlich auf La Vida Es Un Mus. Ein in London ansässiges Label, aber da haben wir ja immer wieder mal Platten von denen. Von dem her ist das nicht ganz so erstaunlich. Und als erstes habe ich mir ausgesucht Primetime und zwar deren zweites 7-Inch, Going Places. Die ist dieses Jahr irgendwann rausgekommen und ihre erste 7-Inch kam 2014 raus. Da hatte ich auch mal reingehört und fand's gut, aber irgendwie hat es mich nicht richtig überzeugt und dann habe ich die wieder vergessen. Und also das ist eine von vielen Bands, bei denen ich so ein bisschen gebraucht habe. Die erste 7-Inch, die klingt so ein bisschen nach Raincoats, was ja erstmal total gut ist. Aber wie gesagt, irgendwie sind die bei mir nicht angekommen. Und jetzt habe ich mir die zweite angehört. Die ist auch ein bisschen flotter und hat diesen tanzbaren New Wave-Einfluss. Und wir hören den ersten Song von dieser 7-Inch an. 1:56 waviger Stop-and-Go-Punk. Der Song heißt Pervert. Primetime, bitteschön. If I'm a pervert, then you're insane on my dirty mind. I wanna tear up your shirt. Pervert! You get out the shower. If I'm a pervert, then you're insane on my dirty mind. I wanna tear off your shirt. Pervert! When you've been running, my mind races when you just get home. Out of breath, sweat and pheromones. Pervert! Take off your shoes. Bad. Das war Pervert von Primetime. Und die nächste Platte hat personelle Überschneidungen mit Primetime. Da sind nämlich, ich glaube, zwei Leute mit dabei. Und zwar die Platte, die zweite Platte, die ich mitgebracht habe, ist von, jetzt weiß ich nicht, wie man es spricht, ES, I don't know. Hier wird's sehr viel schräger. ES machen atmosphärischen Synth-Wave-Punk. Es sind 4 Songs auf der Object Relations 12-Inch und ich habe mir den zweiten Song Seagulls ausgesucht. Ich liebe ja Möwen. Ich freue mich immer, wenn man irgendwo Möwen sieht und dann gucke ich denen zu. Das Lied ist allerdings alles andere als positiv und es geht eher um die anstrengende Seite der Möwen. Hold on tight or you just might lose your fries to the devils in the sky. Seagulls von ES. Girls von S, von ihrer Object Relations 12-Inch, rausgekommen, wie gesagt, auf La Vida, S und Moose. Und hier ist übrigens immer noch DIY or Die, falls ihr gerade erst eingeschaltet habt. Und jetzt gibt's noch eine Platte, und zwar die nächste ist eine Compilation von 3 EPs der Band Mystic Inane, die eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch immer noch aktuell ist. Aber ja, sie haben ihre 3 EPs auf eine gepackt. Praktisch für mich. Ich kannte die Band nicht. Die ist an mir vorbeigegangen. Die waren im September wohl auch auf Tour, wie ich dann heute rausgefunden habe. Beziehungsweise, nee, es hatte mir auch jemand erzählt, aber ich habe dann da heute nochmal nachgeguckt. Mystic Inane kommen aus New Orleans und es ist eher so ein minimalistischer, aber catchy Weirdo-Punk mit einem super nöligen, abgefuckten Gesang und mit so einer hellen, eher so ein bisschen dünnen Gitarre und einen treibenden Bass. Es ist abwechslungsreich und ich habe mir den Song Ode to Joy von ihrer jüngsten EP ausgesucht. Mystic Inane. Das waren Mystic Inane. Und dann habe ich jetzt noch eine Platte auf La Vida Es Un Mousse dabei. Und wir haben gerade beschlossen, dass wir zwei Lieder spielen, weil wir heute Zeit haben. Und mit der vierten Neuvorstellung wird es noch beklemmender. Sehr, sehr schräg, verzerrte Gitarre, monotones Schlagzeug und ein beklemmend paranoider Gesang. Die Band hat sich den passenden Namen Anxiety ausgesucht. Anxiety kommen aus Glasgow und spielen auf ihrer self-titled 12-inch 9 hektische Songs. Erinnern manchmal so ein bisschen an Rudimentary Pina und ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, welches Lied ich heute vorstellen soll. Gleich der erste Song, Dark and Wet, ist total super. Oder Delayed, 3 Minuten völlige Verzweiflung. Also hört euch die Platte auf jeden Fall mal an. Alle Platten findet ihr zum Beispiel auch auf der Bandcamp-Seite von La Vida Es Un Mousse. Da kann man sich mal durchhören, da kommen so viele Sachen raus. Und da sind ein paar interessante mit dabei. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich gerade kurzfristig beschlossen, dass wir zwei Lieder spielen. Und als erstes hören wir von Anxiety The Worst. Bitteschön. Try to take a walk, we'll leave this shit in the park. And Ist immer noch DIY or Die und es waren Anxiety mit The Worst. Und jetzt müssen wir ein Lied überspringen und dann hören wir nämlich noch den letzten Song von der A-Seite an. Und insgesamt sind es 20 Minuten auf dieser Platte, super top. Wobei die letzten 4,5 Minuten dann ein völliges neues Gewitter sind. Also da wird dann der Angstzustand auf die Spitze getrieben. Und die spielen wohl im April in Berlin beim Nothing Nice to Say Festival. Finde ich super. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und jetzt hören wir noch einen Song von Anxiety, und zwar Human Hell. Und der geht so. Human Hell von Anxiety, und ich wollte auch noch erwähnen, dass ich das Layout von der Platte sehr gerne mag. Sehr minimalistisch, aber mit so einem schönen Textheft. Sieht sehr schick aus. Schaut euch das mal an und hört euch das an. Jetzt habe ich noch eine 7-Inch mit dabei, und zwar ist es eigentlich eine Band, die ich schon mal im September vorgestellt habe, im Rahmen vom Veranstaltungskalender, weil die nämlich im Oktober in Erlangen gespielt haben. Die Rede ist von Hyäne aus Berlin. Und damals war aber die Platte noch nicht draußen. Und jetzt ist sie endlich da, rausgekommen auf Static Age Musik. Und vier wütende Lieder mit einem treibenden Bass und einer sehr schönen Gitarre. Alle drei singen, teilweise abwechselnd. Und mein Favorit ist ja eigentlich Sortiermaschine. Den habe ich aber eben im September schon gespielt. Und deswegen hören wir heute den Song Systemabsturz von Hyäne. Bitteschön. Hyäne mit dem Song Systemabsturz. Auch diese Platte hat ein sehr schönes Layout und die sollte man sich auf jeden Fall mal anhören und vielleicht auch zulegen. Und das waren jetzt meine Neuvorstellungen von heute. Ich räume das dann zusammen. Mhm. Das ist okay. Und dann übergebe ich jetzt hiermit an den Andi, der viele alte Sachen mitgebracht hat und was dazu erzählt. Genau, ich habe mir in den letzten Monaten nicht wirklich was Neues gekauft, also weder auch nicht mal Wiederveröffentlichungen gekauft. Ich war ein bisschen kauffaul, aber ich habe mir wieder eine kleine themenbezogene Aneinanderreihung an schöner Punk-Songs überlegt, und zwar dieses Mal zum Thema Demos. Vielleicht erstmal so ein paar Gedanken zu Demos oder vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht nicht wissen, was Demos sind und vielleicht an Demonstrationen denken, ich weiß es nicht. Vielleicht ein paar Worte dazu. Demos waren oder sind eigentlich auch immer noch so ein bisschen diese, ja, Vorab-Versionen, um sich bei Plattenlabels oder vielleicht auch bei Konzertveranstaltern und Veranstalterinnen zu bewerben, die dann eben in den 70ern und 80ern auf Kassetten rauskamen. Heute auch oft immer noch auf Kassetten, manchmal natürlich auch auf CDs oder nur noch im Internet, wie auch immer. Ja, also so quasi nicht offiziell veröffentlichte Vorab-Versionen der jeweiligen Bands. Ja, viele dieser Veröffentlichungen sind dann erstmal so ein bisschen, erstmal, ja, wenn man nicht sie auf ein Konzert abgegriffen hat, verschollen gegangen. Es gibt aber dann nette Labels, die besonders tolle Demos dann auch auf Platte wieder veröffentlichen, um sie einer breiten Zahl an Hörern und Hörerinnen zugänglich zu machen. Und ein paar dieser Sachen habe ich dabei. Es sind zum Teil offiziell wieder veröffentlichte Demos, aber auch Bootlegs, also inoffiziell wieder veröffentlichte Sachen von den Fans dieser Bands. Ich lege los mit einer meiner wahrscheinlich Top 5 Lieblingsbands aller Zeiten, und zwar mit den fantastischen TSOL aus Orange County, also den True Sounds of Liberty. Da habe ich ein Bootleg des 1980-Demos mit dabei. Die wurde meines Wissens, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, diese wurde auch mal bei irgendeinem Record Store Day wieder veröffentlicht, aber dann halt eben nur von in unbezahlbarem Quatschpreis. Aber hier habe ich mal in einer Plattenkiste die eben den Bootleg gefunden. Da ist drauf ist ein Song enthalten, der sonst nie auf irgendeiner Platte rauskam, und zwar You Don't Have to Die. Ja, ein wunderschöner, simpler, früher L.A., Punk-Song, wie es sich gehört, und den hört ihr eben von TSOL. Sehr auffällig bei der Platte ist übrigens, was ich sehr charmant finde, dass der Sänger von TSOL dann auch mit leicht britischem Akzent versucht zu singen. Also das ist vor allem bei den Songs, die dann auch auf den ersten Scheiben auch in normalem amerikanischen Englisch gehört sind, ist es sehr lustig, das zu hören. Vielleicht dazu, das finde ich halt oft spannend bei Demos, denke ich, und das macht Demos auch immer interessant, wenn man doch die Unterschiede noch merkt. Besonders krass ist es bei der Band, die ich danach euch vorspielen möchte, und zwar habe ich die Demo der Teen Idols dabei von 79. Teen Idols aus Washington D.C. waren mit ihrer Minor Disturbance 7-Inch die erste Band, die Discord Records veröffentlicht hat, und waren auch die erste Band von Ian McKay und Jeff Nelson, die dann später auch Minor Threat gegründet haben, und Ian McKay natürlich dann spätestens mit Fugazi dann weltbekannt war. Toll bei diesem Demo ist, dass dieses Demo quasi wie die weichgespülte, poppige Version der ersten Teen Idol 7-Inch klingt. Ich habe mir auch wohl gelesen, dass die Band mit diesem Demo null zufrieden war, weil sie wollten unbedingt klingen wie Bad Brains und so hart wie möglich sein. Und irgendwie kam dann bei der Produktion so eine weiche Version der Teen Idols raus. Ich finde es aber sehr toll, weil nämlich da die Melodien in diesen schon irgendwie angepoppten Songs erst so richtig gut rauskommen. Und ja, da hört ihr den Song Sneakers, der ist auch auf Minor Disturbance enthalten, ist aber da ein Tick langsamer und ein Tick mehr gesungen. Gut, hoffe ich, habe ich euch nicht zu sehr verwirrt mit viel zu viel Blablabla, aber ihr hört jetzt als erstes mal TSOL mit You Don't Have to Die und danach dann die Teen Idols. Viel Spaß mit rauen Demos. Viel Spaß. Yeah. Yeah. Let Your Teenage Ignorance Last. Genau, das waren die Teen Idols mit dem Song Sneakers von ihrem Demo von 1979, 1980, steht da hinten drauf. Das wurde wieder veröffentlicht von Discord Records vor einigen Jahren und war übrigens die Discord-Veröffentlichung Nummer 100. Ganz interessant, da haben sie quasi zum 100-jährigen Jubiläum der Veröffentlichungen. Zum 100-jährigen? 100, nein, zum 100. zur 100. Jubiläumsveröffentlichung, wie auch immer man das nennen mag, haben sie eben das Teen Idols Demo wieder auf für alle zugänglich gemacht. Und davor war zu hören TSOL mit You Don't Have to Die von ihrem Demo von 1980. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich es immer toll und spannend finde, wenn bei Demo-Wiederveröffentlichungen so die Entwicklungen der Bands erkennbar sind, wenn man merkt, oh, da war die Band noch in einem ganz anderen Stadium ihrer Schaffenszeit. Also das finde ich immer sehr spannend. Und da habe ich jetzt noch was ganz Besonderes mitgebracht. Ich hole nochmal das Albumcover. Einen Moment. Und zwar, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es ein Bootleg ist oder eine offizielle Wiederveröffentlichung. Hinten steht was drauf von Arkane Filou, irgendeinem Label aus Belgien, aus Brüssel. Viel interessanter ist, um welche Band es geht. Und zwar geht es um eine Band, die wahrscheinlich jeder kennt, The Cure. Und da gibt es eine LP oder halt Zusammenstellung, Compilation-LP mit dem Namen Pillbox Tales 1977 bis 1979. Und darauf sind diverse Songs, teilweise ein paar Bekannte sind dabei, aber größtenteils Unbekannte, also alle Songs vom ersten Album Three Imaginary Boys. Also da ist auch zum Beispiel Meat Hook drauf, was man ja vom ersten Album kennt, aber ganz viele andere Songs. Und besonders auffällig bei den Songs ist, dass da die und The Cure eigentlich noch viel, viel punkiger klingen. Also mich erinnert das Ganze eher an Buzzcocks als an eigentlich dann das, was sie später gemacht haben. Aber natürlich mit dem tollen, markanten Gesang von Robert Smith. Richtig? Das wäre mir fast, der Cure-Sänger nicht mehr eingefallen. Auf jeden Fall. Es ist eine tolle Zusammenstellung und da hört jetzt den Song I'm Cold und der ist meines Wissens auch nie wirklich offiziell veröffentlicht worden und ist von irgendeinem 77er, 78er Demo. The Cure, I'm Cold, viel Spaß. Stay. Das waren The Cure mit einem ihrer ganz frühen Songs, noch vor dem ersten Album, irgendeine Demo-Aufnahme, I'm Cold heißt der Song und das ist auf der Zusammenstellung Pillbox Tales zu finden. Ich bin hier immer noch bei meinem DIY or Die Special zum Thema Demos, wo ich eine meiner Lieblings-Demo auf Vinyl-Veröffentlichungen mitgebracht habe. Und weiter geht's mit zwei Bands, die, um mal wieder ein bisschen zum Hardcore und Hardcore-Punk zurückzukommen, die wesentlich härter sind als das, was wir vorhin gehört haben. Und zwar geht's los mit einer meiner, ich würde auch sagen, absoluten Lieblingsbands und auch wirklich meiner Meinung nach auch eine meiner finde ich coolsten Euro-Hardcore-Bands, und zwar die Rede ist von Funeral Oration, einer Band, von der ich eigentlich nur das Demo habe und mir glaube ich auch nur das Demo gefällt. Also die haben auch später dann noch, glaube ich, ein, zwei ganz okay Veröffentlichungen gemacht, wurden dann später ziemlich melodic, punkig, auch in den 90ern dann waren die, glaube ich, sogar auch ein bisschen bekannter, auch vor allem in den Niederlanden, also es ist eine niederländische Band. Aber dieses erste Demo-Tape, mit dem Titel The God Sent. Das ist irgendwann mal auf so einem Pub-Bootleg rausgekommen, wurde aber auch vor einigen Jahren auf dem holländischen Label Gammopunks Records wieder veröffentlicht. Also falls sich jemand dafür interessiert, es ist noch zu haben. Ja, die Band ist, ich kann nicht aufhören, da in Superlativen zu sprechen, weil das ist wirklich total toller, melodischer, wilder Hardcore-Punk, teilweise mit so einer leichten Hüsker-Dü-Gitarrennote drin, dann den typisch für die 80er Jahre sehr engagierten politischen Euro-Hardcore-Texten gegen Krieg, gegenüber den Kalten Krieg und halt so das der typische 80s-Euro-Hardcore-Kram, also sehr sympathisch, diese ganze Band. Außerdem sehen sie sehr cool aus, also da ist hinten ein Foto drauf. So, ja, also ich kann nur in Superlativen über Funeral Oration hören reden und ihr hört da den Song Hell Age. Das ist gleich der zweite Song nach dem Intro. Also Intro, dann erster Song, ein Punk Smasher, Silent Majority und dann Hell Age, eine der, so ein trauriger Refrain, also ihr werdet begeistert sein. Danach eine Band, die ich glaube ich schon höre, seitdem ich, oder schon kenne und höre, seitdem ich 14 bin, Seven Seconds, eine der Bands, die mich eigentlich auch so in meinen Teenagerjahren total begeistert und beeindruckt haben. Bekannteste Veröffentlichungen von Seven Seconds sind natürlich die zwei Alben The Crew und Walk Together, Rock Together. Vor The Crew, also ihrem ersten Album, gab es aber auch ein Demo, das ist, oder verschiedene Demoaufnahmen, die sind 1982 und 1983 erschienen und wurden unter dem etwas albernen Plattentitel Old School auf einem Label, was weiß gar nicht, ob es noch gibt, Headhunter Records, wieder veröffentlicht. Und darauf sind zu hören größtenteils Songs, die später dann auch in einer etwas saubereren Version auf The Crew gelandet sind, aber auch einige unveröffentlichte. Das Schöne bei den ganzen The Crew Songs ist aber, dass die alle so ein bisschen eher in dem Style sind wie die frühen Seven Inches. Also ich bin ja, meine Lieblings-Seven Seconds Veröffentlichung ist ja Skins, Brains and Guts und so in dem Style sind auch die Songs, nur dass man sie halt eben von The Crew alle schon in clean und sauber kennt. Da ist der Dreck und die Wut dabei, die man als Teenager in Reno, Nevada nur haben kann. Ihr hört aber Songs, die sonst nirgendwo drauf sind, und zwar zwei Stück. Zuerst, ich habe den Text nie gelesen, aber der Titel ist schon phänomenal, Heavy Metal Chocks. Und danach ein schönes Cover von Nancy Sinatra ist, glaube ich, das Original. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, den Song kennt ihr auch von diversen Coverversionen. These Boots Are Made for Walking. Seven Seconds haben ja oft Pop-Songs gecovert und das konnten sie eigentlich immer ziemlich gut und der ist auch ein Beweis, dass Seven Seconds es drauf hatten. Gut, jetzt aber erstmal Funeral Oration aus den Niederlanden und danach dann zwei Hardcore-Smasher von den Seven Seconds. Viel Spaß mit rauem Hardcore. Got no money, got no choice. Ist immer noch DIY or Die auf der 95,8. Genau, und das war jetzt so der krönende Abschluss meiner Reise durch die Welt meiner Lieblingsdemos. Gerade habt ihr gehört, 7 Seconds mit These Boots Are Made for Walking, mit einem Nancy Sinatra-Cover. Wir haben nochmal nachgeguckt. Nicht, dass ich hier Lügen erzähle. Wenn ich schon nicht mehr weiß, wie der Sänger von The Cure heißt, kann es ja auch sein, dass mir das musikalische Fachwissen zum Thema Nancy Sinatra fehlt. Und davor waren zu hören Heavy Metal Chocks und ja, dem stimme ich zu von den 7 Seconds, diesem Statement. Genau, und davor war zu hören eines meiner Lieblingsdemos und auch eine meiner Lieblingsplatten, Funeral Oration, The Godsend. Da habt ihr den Song Hell Age gehört. Genau, wir neigen uns auch langsam schon zum Ende unserer Sendung und normalerweise gibt's immer einen schönen, ausführlichen, detaillierten Veranstaltungskalender für den nächsten Monat über die Region Nürnberg, Erlangen, Fürth und so weiter. Nur leider sieht das Ende des Dezembers und auch der Januar ziemlich mau aus, zumindest wenn es um Veranstaltungen geht, die wir für besuchenswert erachten. Es finden natürlich Konzerte und Partys und so weiter statt, aber leider wenige Sachen, wo wir uns auch hin verirren würden. Wir haben jetzt trotzdem mal 2-3 Tipps aufgeschrieben, was ihr so, wenn euch Punk und Hardcore und so weiter interessiert, was ihr so in den nächsten Monaten, unternehmen könnt. Und zwar geht's da los am Freitag, den 20. Januar. Genau, da findet ein Festival, es ist genau gesagt 20.01. und 21.01. Statt in der Mutz. Das ist so ein Club in Gossenhof, wo ich mich eigentlich selten dahin verirre. Aber die feiern ihr 10-jähriges Jubiläum und da spielt eine Band, die ich live sehr gerne mag, und zwar Gurr aus Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt, die haben aber beim Radio Z-Fest gespielt. Das war immer ein sehr cooler Live-Auftritt und die spielen dort am 20. Und noch viel, viel mehr Bands, die ich mir jetzt alle nicht notiert habe, weil es war eine Mischung aus Zeit und Desinteresse, was die Bands anging. Außerdem sind wir DIY oder die arroganteste Punk-Sendung auf Radio Z. Der nächste Tipp ist dann gleich für den nächsten Tag, Samstag, der 21. Januar. Genau, da spielen 3 Bands im Kunstverein in Nürnberg. Und zwar spielen da Sniffing Glue aus Mönchengladbach, richtig? Mönchengladbach-Düsseldorf, No White Rag, auch Hardcore-Punk, und Kick It aus der Frankfurt-Mainz-Gegend, auch mit Hardcore-Punk. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende des Januars. 23.01. dann am Montag unsere nächste DIY or Die Sendung dann, wo ihr dann wieder einschalten dürft. Und weil wir jetzt so viel Zeit haben, habe ich noch ein Lied mitgebracht mit einem Nürnberger Klassiker. Der uns sehr aus der Seele spricht. Und ansonsten, weil wir so faul und desillusioniert sind, müsst ihr halt selber nochmal nachgucken, was im Januar so geboten ist, wo ihr vielleicht hingehen wollt, ja. Warum auch immer ihr da hingehen wollt. Und jetzt kommt Nürnberg soll brennen. Und der geht so. Yeah. Nürnberg soll brennen. Genau, wir haben gerade schon ein bisschen gelacht darüber, was heute eine sehr oldschoolige Sendung ist. Es läuft 7 Seconds, es läuft Arme an 80, es ist... Ja, es war sehr, ich habe mich jetzt sehr nostalgisch und sehr gut gefühlt gerade, muss ich gestehen. Nostalgie führt ja tatsächlich sehr oft zu einem Wohlgefühl. Ja. Deswegen verfallen die Menschen auch der Nostalgie so oft. Ja. Und vielleicht finden jetzt heute alle unsere Sendungen total geil. Ja, weil sie 7 Seconds und The Cure noch nicht kannten. Vielleicht. Nein, weil wir das gespielt haben, was alle hören möchten und was zu nostalgischen Gefühlen führt. Ja, jetzt haben wir noch so ein bisschen Zeit und deswegen haben wir gesagt, dass wir, um der Nostalgie etwas entgegenzusetzen, nochmal was von den neuen Sachen spielen. Und zwar hören wir jetzt von Primetime noch den Song Get a Grip. Der ist gar nicht so lange und das heißt, wir haben dann nochmal Zeit, aber wir hören jetzt einfach erstmal den und dann können wir immer noch was sagen und verabschieden uns in Ruhe. Verabschieden wir uns nach dem Song in Ruhe, Genau. In Ruhe verabschieden sind wir besser als in Eile. Ganz genau. Ja, ist ja schön, wenn wir heute mal so ein bisschen Zeit haben. Also jetzt kommt nochmal Primetime mit Get a Grip. Das waren jetzt nochmal Primetime mit Get a Grip von ihrer zweiten 7-Inch, die wir vorhin vorgestellt haben. Und jetzt verabschieden wir uns, wie angekündigt, in aller Ruhe. Wir haben immer noch so viel Zeit. Ja, aber dann spielen wir jetzt einfach einen langen Song noch. Naja, ganz so lang ist er nicht, aber dann wird auch mal nichts abgeschnitten. Und wie gesagt, die nächste Sendung ist am 23. Januar, wieder von 8 bis 9. Und nach uns ist dann Neuland dran und jetzt hören wir noch von Amokoma Verzählt und sagen Tschüss. Abwärts heißt die Band. Die Band heißt Abwärts und die Platte heißt Amokoma und der Song heißt Verzählt. Und wir wünschen euch noch ein schönes restliches 2016 und hoffentlich wird 2017 ein besseres Jahr. Ja. Hoffen wir alle. Ja, das unterschreibe ich so. Jetzt muss ich kurz überlegen. Goodbye, macht's gut. Bis dann, tschüss. Unter blauen Himmel zählt.